Er zeigt auf den jungen Mann, der jetzt aus seinem Versteck hervorgetreten ist. Miranda sieht ihn und erkennt ihren Irrtum und schreit wie von einem Messer getroffen. Im gleichen Augenblick kommt eine Polonaise von Larven. Miranda wird in den Reigen genommen und weg. Es bleiben Don Juan und Don Rodrigo. Ach, Juan, wo kommst du plötzlich her? Alle fragen nach dem Bräutigam. Warum gehst du nicht hinein? Rodrigo, wenn du mein Freund bist, ich bitte dich um einen Dienst, nicht der Rede wert. Für dich ist es eine Kleinigkeit. Für mich hängt alles dran. Plötzlich hängt's an einem dummen Schimmel. Entscheidung über unser ganzes Leben, es ist entsetzlich. Also, ich verstehe kein Wort. Hol mir den Schimmel aus dem Stall. Wozu? Ich muss fort. Fort? Noch bin ich frei. Rodrigo, ich habe Angst. Du, der Held von Cordoba? Ach, lass diesen Unsinn. Das ganze Sevilla spricht von deinem Ruhm. Ich weiß. Sie glauben Sie im Ernst? Ich hätte mich nach Cordoba geschlichen, um die Festung auszumessen. Ich setze mein Leben aufs Spiel für Ihren Kreuzzug. Und? Hast du das nicht getan? Wofür hältst du mich? Also, ich verstehe nicht. Geometrie für Anfänger. Aber nicht einmal, wenn ich es Ihnen Sand zeichne, verstehen es die Herren. Drum reden Sie von Wunder und Gott im Himmel. Wenn unsere Mörser endlich treffen und werden böse, wenn ich lächle. Rodrigo. Wovor hast du Angst? Ich kann sie nicht sehen. Wen? Ich habe keine Ahnung mehr, wie sie aussieht. Doña Anna? Keine Ahnung. Ich bin geritten den ganzen Tag. Ich hatte Sehnsucht nach ihr. Ich ritt immer langsamer. Als ich die Mauern von Sevilla sah, hockte ich an einer Zisterne, bis es dunkel wurde. Rodrigo, woher weißt du es, wen du liebst? Mein lieber Juan. Antworte! Ich begreife dich nicht. Ich begreife mich selbst nicht. Du hast recht. Es ist seltsam. Ich glaube, ich liebe. Was war das? Ein Pfau, der schreit. Ja, ich liebe. Aber wen? Doña Anna, deine Braut. Ich kann sie mir nicht vorstellen. War sie dabei? Die Braut trägt keine Larve. Du bist von deinem Glück verwirrt, Juan, das ist alles. Lass uns hineingehen, es ist Mitternacht vorbei. Ich kann nicht. Ja, wo alles in der Welt bist du denn? Fort! Zu deiner Geometrie. Wo ich weiß, was ich weiß, ja. Hier bin ich verloren, ich weiß es seit einer Stunde und kann nichts dagegen tun. Als ich ums nächtliche Schloss ritt, sah ich im Fenster ein junges Weib. Ich hätte sie lieben können, die erste Beste, jede, genauso gut wie meine Anna. Vielleicht war es. Vielleicht, und darauf soll ich schwören, meinst du? Wie ein Blinder und jede kann kommen und sagen, sie sei's? Ich fühle es so klar. Jetzt und hier, in dieser Nacht, wird sich entscheiden, was fortan unaufhaltsam wird. Du wirst mich nicht verraten, Rodrigo. Du hast mich nicht gesehen. Wohin?